Ich ging nach Deutschland, wohnte zwischen Ruinen. Ich war interessiert daran, Seelen zu retten für die Ewigkeit, die Ehre des Herrn groß zu machen, dass jeder es hören musste. Wir können nie zu tief fallen. Immer reichen die ewigen Arme noch tiefer, die uns tragen. Und jetzt war ich interessiert an meinem Bett. Ich hatte meine erste Liebe verloren. Da wurde ich plötzlich sehr froh. Ich las Offenbarung 2, Vers 5. Wenn du nicht umkehrst. Ich erkannte, die Tür der Buße ist weit geöffnet. Ich konnte meine Sünde, mein kaltes Herz zu ihm bringen, der treu und gerecht ist. 1. Johannes 1, 7 und 9. Ich tat es. Ich bekannte und bat um Vergebung. Und da geschah, was immer geschieht, wenn wir eine Sünde zu Gott bringen, in Jesu Namen. Er vergab, Jesus machte mein Herz rein in seinem Blut, und ein durch Jesu Blut gereinigtes Herz erfüllt er mit dem Heiligen Geist. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Nicht meine erste Liebe, aber eine viel größere, Gottes Liebe, ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist, der mir gegeben ist. Römer 5, 5. Ich bin weitergereist. Und welche Freude war es, Gottes Liebe zu erfahren, die mir Ströme lebendigen Wassers gab für die durstige Welt in Afrika, Amerika und Osteuropa. Natürlich kann es Gottes Wille sein, dass alte Leute sich zurückziehen und den Ruhestand in großer Dankbarkeit vom Herrn annehmen. Aber für mich war der Weg des Gehorsams weiterzureisen, wenn auch nicht so viel wie zuvor. Es gilt hier wachsam zu sein in dieser Zeit. Jesus selbst hat uns gewarnt, dass in diesen Tagen, weil der Unglaube überhand nehmen wird, die Liebe in vielen erkalten wird. Es ist leicht, zu den vielen zu gehören, aber ich habe dir eine herrliche Botschaft zu sagen. Die Tür zur Umkehr ist offen. Halleluja! Petrus sagt, ihm jubelt ihr in unaussprechlicher, strahlender Freude entgegen, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erreicht, die Rettung eurer Seele.